Der eigentliche Kontrast, der mich beschäftigt, ist nicht zwischen Opfersein und Täter, sondern zwischen Opfersein und Freisein, haben Sie einmal geschrieben, Ruth Klüger. Was bedeuten Sprachverlust, Traumatisierung? Wie geht der Aufbau, dieser Aufbau eines neuen Individuums in einer fremden Welt vor sich? Über Ihre Erfahrungen im Umgang mit Verdrängten würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Sprachverlust, das kenne ich überhaupt nicht. Die englische Sprache war eine ungeheure Bereicherung für mich. Und Sprache war von vornherein für mich schon als Kind eine Art Gegenwart oder das Geschehen um mich herum zu bewältigen. Also Sprache, Sie fingen mit einer Frage an, Freiheit ist Beherrschung. Für mich durch die Sprache, immer durch die Sprache. Sicher, ich habe Schwierigkeiten gehabt mit dem Deutschen, wie alle Flüchtlinge oder Ausgewanderten, die auf die Weise, auf diese äußerst ordinäre Weise, um es gelinde auszudrücken, verstoßen worden sind, wie wir es waren, wollte man auch die Sprache zu den Untaten der Täter rechnen. Aber das war falsch, nicht? Die Sprache war ja letzten Endes unsere Sprache. Aber es ist abgelehnt worden von den Emigranten und ich habe mich auch dran gemacht und wollte sie eigentlich nicht weiter benutzen. Aber ich habe sie gehabt und habe sie eigentlich nur erweitert durch das Lernen der englischen Sprache. Das war von Anfang an das Beste, was ich in Amerika vorgefunden habe, war dieses betörend schöne Englisch mit Shakespeare und W.B. Yeats. Das war die neue Heimat. Ich möchte noch dazu sagen, dass man aufhört, Opfer zu sein, wenn man richtig, das heißt aus eigenen Gefühlen und Überzeugungen heraus, über das spricht, was einem angetan wurde. Der Beschreiber, der Schreiber, der die Sprache benutzt, ist selber schon nicht mehr Opfer. Hat Ihnen insofern eine Neigung geholfen? Denn als Kind haben Sie schon Gedichte auswendig gelernt, gelesen, wo immer Sie konnten und dann rezitiert in Situationen, in denen einem gar nicht nach einem Gedicht zumute sein sollte, also beim Appell im eisigen Konzentrationslager, bei den Märschen. Wie wurde Ihnen da die Sprache Heimat, denn alles ist an dieser kleinen Rutt kleben geblieben, auch die Werbesprüche. Sie können heute noch Werbesprüche auswendig, die sich reimen. Ja, also ich nehme an, das ist irgendwie eine Masche in meinem Gehirn. Ich bin unmusikalisch, nämlich Musik ist Geräusch für mich, aber Verse sind sehr schön für mich und da merke ich sie mir auch so gut. Irgendwie hat sich das Musikalische bei mir ins Lyrische verschlagen, aber es war ganz sicher der Fall, so wie Sie sagen, dass ich von Anfang an wahrscheinlich erstens sowieso ein gewisses Talent für die Sprachmusik, die es in der Lyrik gibt, gehabt habe, aber dass ich das sehr, sehr verstärkt hatte durch die Einsamkeit in Wien als Kind, da nichts mehr zu haben, was man tun konnte, außer herumsitzen und da diese Bücher lesen, Gedichte auswendig lernen. Und zweitens auch eben durch ein bewusstes Wollen und dass ich mir eingebildet habe, ich kann selber Verse machen. Ja, das dürfte ein Zusammenschluss von einem gewissen Talent gewesen sein und einer Willensanstrengung. Anders als die 68er-Eltern sind Sie ja von Ihrer Mutter eher geduldet worden in Ihrer lyrischen Ausrichtung. Sie sind da kaum gefördert worden. Vielleicht Ihr Vater, aber der war dann schnell ein Gespenst, weil der in der Nacht geflohen ist. Der hat nie eine Rolle gespielt in meinem Leben, mein Vater. Der hat höchstens eine Rolle gespielt in meinen Sehnsüchten sozusagen. Ich wollte einen Vater haben. Wir laufen alle hinter unseren Vätern her. Nicht nur die Buben, die laut Freund den Vater töten wollen, aber auch die Mädeln. Wir wollen dem Vater imponieren, das ist merkwürdig. Meine Mutter, ja, die hat das manchmal interessant gefunden und manchmal merkwürdig. Die hat mich aber auch nicht gestört irgendwie. Das war so. Was für ein Kind, was für eine Erwachsene finde ich 1945 am 8. Mai vor? Also erstens mal eine sehr glückliche, noch nicht 14-Jährige, fantastisches Gefühl der Befreiung. Jetzt geht das Leben los. Jetzt setze ich mich auf das nächste Fahrrad und lerne Fahrrad fahren und lerne sofort, nicht? Und stürze mich in die Donau und schwimme. Es war auch so eine körperliche Befreiung. Yehuda Bacon, der jetzt ein berühmter israelischer Maler ist, war als Kind in Auschwitz interniert und er war so klein, so jung, so körperlich schwach, dass auch die jüdischen Mitglieder des Sonderkommandos gesagt haben, lass ihn da rumklettern, der überlebt die nächste Woche sowieso nicht. Aber als er dann nach dem Krieg durch mehrere Wunder überlebte und in Israel im ersten Konzert saß, rechnete es in ihm, also er rechnete gar nicht bewusst, aber es rechnete sofort in ihm aus, wie viel Sack Haare, wie viel Kilo Goldzähne in diesem Zuschauerraum sitzen. Er war noch in dieser Logik von Auschwitz befangen. Er brauchte sehr lange, um sich in dieser fremden, fernen Welt in Israel mit einer Sprache, die er vorher nicht gesprochen hatte, zurechtgefunden hat, und zurechtgefunden hat er sich dann letztlich in seinen Bildern. Wie geht es dieser Ruth Klüger nach dem Krieg? Was haben Sie bis zu Ihrer Emigration in die USA gemacht? Und war das denn eine Flucht ins Exil? Das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Nach der Emigration, ja. Meine Mutter hat dann Privatlehrer so zusammengesucht, Gymnasiallehrer, die auch nicht, die nichts anderes zu tun hatten zu der Zeit. Und ich habe da Stunden genommen und habe da ein bisschen Latein gelernt. In Straubing, ja, ein bisschen alte Geschichte. Also nichts, was einem wirklich angegangen ist. Aber ich habe sehr gern gelernt. Ich habe alles sehr gern gelernt. Ich wollte was lernen, ich wollte was wissen. Auch ein bisschen Englisch, also so ein bisschen was, das oder jenes. Und habe dann ein Examen am Straubinger Gymnasium gemacht, von dem ich annehme, dass ich da durchgekommen bin, weil meine Mutter, die für die Amerikaner gearbeitet hat, Druck ausgeübt hatte. Und es war denen ja wurscht, ich bin ja sowieso ausgewandert. Also ein richtiges Abitur habe ich nicht, aber doch, ich hatte dann einen Zettel auf dem Stand, dass ich was bestanden habe. Und dann war ich noch ein halbes Jahr in Regensburg und da gab es diese theologische Hochschule und da bin ich hingegangen und habe mich eingeschrieben, aber ich habe nie ein Examen gemacht oder so. Ich bin da rumgesessen und habe nichts verstanden. Aber ich habe dann Martin Walser kennengelernt, das war interessant. Ich habe wirklich nichts verstanden. Da war ein Kurs über Geschichte des 16. Jahrhunderts. Da erinnere ich mich immer noch mit großem Vergnügen und Freude daran, das gab es. Aber ich habe eigentlich keine richtige Erziehung gehabt. Ich bin dann mit meinen Papieren da in Amerika angelangt und bin zum City College gegangen und habe das vorgezeigt. Und diese Leute waren überschwemmt mit Ansprüchen oder Aufnahmevorlagen. Von all diesen jungen Leuten, die aus Europa angeschwemmt kamen, alle diese Flüchtlinge, die versteckt in Holland und in Frankreich waren. Und alle möglichen Papiere, die kein Mensch verstanden hat. Das City College hat dann gesagt, gut, wir lassen euch rein. Und wenn ein Semester besteht und nicht durchfällt, gut. Und wenn ihr durchfällt, habt ihr halt Pech gehabt. Wir haben uns alles derartig angestrengt. Das war überhaupt keine Frage, dass wir es bestanden haben. Um 8 Uhr früh Anglo-Sächsisch, wunderbar. Anglo-Sächsisch gelernt um 8 Uhr früh. Also wir waren gute Studentinnen. Warum die USA? Naja, wohin sollte man gehen? Israel war gesperrt, waren noch die Engländer. Und naja, wohin sonst? Also Österreich bitte. Nach allem, nein, Österreich, das wollte weder ich noch meine Mutter. Aber ich wäre gern illegal nach Israel gegangen, also das noch nicht offizielle Israel. Aber sie hat gesagt, dann schnappen uns die Engländer und schicken uns nach Zypern. Da gab es Flüchtlingslager und ich hätte schon genug von Lagern, das konnte man eigentlich einsehen. Ich bin also nach mehr oder minder nach Amerika geschleppt worden und um vielleicht doch auf den Anfang Ihrer Frage zurückzukommen, New York war ein großer Kulturschock für mich und ich hab's dort eigentlich, wie soll man sagen, seelisch sehr schwer gehabt. Es war in New York, dass diese ganze Zeit sozusagen auf mich eingestürzt ist. Also anders als das, was Sie gerade von Bacon gesagt haben, habe ich nicht die Auschwitz-Welt mit mir geschleppt, nicht in dem Sinne, dass ich Goldzähne gezählt hätte. Mir war Auschwitz immer das Fremdeste vom Fremden. Fremde ging es gar nicht, das hatte nichts mit mir zu tun, das war reiner Zufall. Ich meine, Wien ist mir auch nicht sympathisch gewesen, aber Wien gehört irgendwie zu mir. Also wenn man unterscheiden kann zwischen Zufall und Schicksal, so würde ich sagen, dass ich sozusagen, vielleicht ein bisschen überhöht, schicksalshaft Wienerin bin, aber Auschwitz war reiner Zufall. Das hätte mir nicht passieren können, das sollen, das passt nicht zu mir, das ist mir fremd. Wie haben Sie die USA als Exil empfunden? Ja, Exil von wo? Ich war ja nicht so. Nein, nein, nein, die Antwort ist nein. Denn ein Exilant will zurückkommen. Und ich war eine Emigrantin, das war ganz wichtig. Das war übrigens ganz offiziell wichtig, als ich mich ganz spät entschlossen habe, ich möchte einen zum amerikanischen Pass auch einen österreichischen. Da war eine Situation, wo die österreichischen Pässe, Deutschen übrigens auch, den Exilanten nachgeworfen wurden. Und das war jeder, der vor 45 oder 43 oder was immer rausgegangen ist. Und ich bin ja nicht. Ich bin freiwillig nach 45 emigriert, sodass ich in Wien hätte bleiben können. Ist ja klar, nicht? Nach dem Krieg hätte ich in Wien bleiben können. Und ich musste da extra ansuchen. Aber man hat ihn mir gegeben, es wäre irgendwie lächerlich gewesen, wenn sie ihn mir nicht gegeben hätten, nur weil ich nicht auswandern konnte, sondern in die andere Richtung verschickt worden bin. Aber ich wollte sagen, auch in diesem offiziellen Sinn bin ich Emigrantin gewesen und nicht Exilantin. Das heißt, ich hatte nie die Absicht, zurückzugehen und Österreicherin zu werden. Der Pass ist praktisch, aber nicht dazu da, dass man sich hier ansiedelt. Warum haben Sie die auf Ihren Arm tätowierte Häftlingsnummer von Auschwitz weglasern lassen? Ja, weil ich erstens natürlich, weil es nicht ein Teil von mir ist. Aber behalten habe ich sie. Die eigentliche Frage, warum habe ich so lange gewartet? Denn ich war ja schon in meinen 60ern, wie ich sie abnehmen ließ. Die eigentliche Frage ist, warum habe ich sie so lange behalten? Und das tun fast alle Häftlinge, frühere Häftlinge, weil sie sich dadurch irgendwie verbunden fühlen mit den Toten. Das ist eine Art von Treue zeigen. Besonders wenn man als Frau, wenn man kurze Ärmel trägt im Sommer, ist es besonders auffallend und es wird ja dann auch immer wieder irgendwie angenommen, dass ich sie absichtlich ausstelle, um die Leute entweder zu verschrecken oder zu beschämen. Und das war alles, es war nicht die Absicht. Also das ist mir dann auch schon auf die Nerven gegangen. Aber vor allem dachte ich, jetzt habe ich dieses Buch geschrieben, das reicht, ich muss jetzt nicht da mit dieser Nummer herumlaufen, ich kann sie ablegen. Sie war mir nicht von Gott gegeben. Ich erinnere mich an Weiterleben, haben Sie 1992 in Göttingen geschrieben? Ja, es ist veröffentlicht worden 1992. Ich habe es eigentlich geschrieben von 1988 bis 1990, in den 2 Jahren, also etwas früher. Ich habe in Erinnerung, dass Sie angefangen haben zu schreiben nach einem Unfall, in dem Sie in Göttingen ein Fahrrad umgefahren hat. Ja, das ist richtig, das war 1988. Das heißt, es hat eine gewisse Form von Katharsis gebraucht, um aus dieser Germanistin eine sich Erinnernde zu machen. Das sich Erinnernde war schon da, aber ich glaube, um den Anstoß zu geben und die Energie, sich jetzt wirklich hinzusetzen, was zu tun mit diesem Gefühl, ich sollte was schreiben darüber. Das Gefühl war schon lange da. Es war irgendwie so eine leichte oder auch schwerere Belastung, das habe ich noch zu tun. Und wenn man eigentlich nichts anderes tun kann, als herumliegen und an diese Dinge denken, dann ist der Anstoß daran, in dem Sinn hat dieser Unfall das hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob ich sonst geschrieben hätte, vielleicht doch, ich weiß es nicht. War in Kalifornien Ihre Vergangenheit erwünscht? Ein Professor hat einmal gesagt, wer gibt Ihnen das Recht, wie ein Mahnmal herumzulaufen? Ja, also das war so, der war nicht, sicher nicht einmal eine Ausnahme, das haben sicher andere gedacht. Er hat es nur gesagt. Wenn ich heute sage, ich bin in Israel geboren, oder wenn Sie heute in den USA auf einer Party sagen, ich bin im Konzentrationslager gewesen, dann wird der Tenor sein, what else is new? Das heißt, jeder hat eine Vergangenheit, die schön oder schlimm gewesen ist. War das zur Zeit Ihrer Emigration in die USA, also in den 60ern, 70ern, 80ern, noch so, oder gab es da einen stärkeren Antisemitismus? Naja, ein Vorteil davon, offensichtlich Jüdin zu sein, ist, dass man wenig mit Antisemiten zu tun hat. Die reden nicht mit einem, verkehren eigentlich meistens nicht mit einem. Darum kann ich den Antisemitismus in irgendeinem Land, wo ich bin, nicht leicht beurteilen. Also hier scheint er mir viel geringer zu sein, als ich von den Nachrichten aus höre. Mhm. In New York hat sich jeder als irgendeine Art von Survivor angesehen. lebende. Wie haben Sie die Depression, wie haben Sie die Schrecken der Vergangenheit überwunden? Ja gut, spazieren gegangen, Freunde gesucht, Gedichte auswendig gelernt, Englisch besser gelernt und so weiter. Also wie man das, teilweise ist es auch einfach, dass man es überlebt. Nicht, wenn man sich nichts antut oder es passiert einem nichts, dann vergeht die Zeit und die schwemmt einen mit. Das ist ja der eigentliche Sinn von dem Titel meiner Autobiografie, Weiterleben. Wenn man dir nichts tut, dann lebst du weiter. Es geht einfach weiter, ob sinnvoll oder nicht. Und es war eine Phase, eine Lebensphase, die ist vorübergegangen. Aber Sie haben auch in Ihrem Buch, in dem zweiten Buch, Unterwegs verloren, ein Zitat von Hertha Müller aus einem Collage-Gedicht. Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich an, wo ich nicht war. Ja, was ich besonders gern habe daran, ist die Grammatik, wissen Sie. Sie sagt ja nicht, einmal kam ich an, wo ich nicht gewesen war, denn das heißt, da bin ich halt an einer neuen Stelle. Sie sagt, einmal kam ich an, wo ich nicht war. Das heißt, man ist da und man ist nicht da. Dieses zwischen den zeitlichen Stühlen, wenn es sowas gibt, existieren. Das ist es, was mich an diesem Zitat angezogen hat. Diese gute Dichterin, die Hertha Müller. Das ist ja etwas, was Ihre Mutter perfektioniert hat. Die hat ihre gesamte Gegenwart als eine Form, als eine Variation von Auschwitz gesehen. Die hat ihre Paranoia immer gerechtfertigt gesehen, immer gedacht, sie wird bestohlen, alle verdächtigt, vornehmlich ihre Söhne und Enkel, nur die richtigen Leute denn doch nicht. Die Frage, die mir im Kopf herumgeht, ist, wie paranoid war sie schon vorher? Was weiß ich schon von ihrer Kindheit? Also ihre Mutter war ganz bestimmt dement, als ich sie kannte, meine Großmutter. Und ich weiß nicht, wie gut, wie schlecht ist es ihr gegangen. Wissen Sie, was wissen wir schon von unseren Eltern? Man fragt auch nie genug. Sterben im Exil. Was war Ihnen da wichtig am Tod Ihres Cousins Heinz, der 8 Jahre älter ist, als sie, genau an demselben Tag Geburtstag hat, von dem jeder zum Schluss gewusst hat, dass er homosexuell ist, aber keiner hat gewusst, dass er katholisch war. Und bei seinem Begräbnis haben alle über vieles gesprochen, vor allem über seine Hundeliebe, aber keiner darüber, dass er Jude war und den Holocaust überlebt hat. Naja, Heinz war eben der einzige Verwandte, den ich da hatte, der immer wieder aufgetaucht ist. Ich habe ihn zuerst habe ich aufgeschaut zu ihm, wie ich ein Kind war. Später habe ich ihn ein bisschen verachtet. Ich hielt mich für gescheiter als er und war irgendwie abgestoßen davon, dass es ihm an jeder Großzügigkeit gefehlt hat. Er war so auf sich selbst eingestellt. Aber das war auch ein Resultat des Exils. Der war auch nicht zu Hause. Er war mehr zu Hause gewesen in Wien als ich. Er kannte sich da aus und hatte gewisse Erinnerungen, die ich nicht hatte. Und war sozusagen ein essentieller Wiener für mich, aber ohne irgendetwas Attraktives daran. Aber vor allem, was ich in diesem Kapitel wohl ausstellen wollte, war, wie man sich verlieren kann, wenn man das Zuhause völlig verliert, wie man sich dann in andere Richtungen verlieren kann. Wo ist Ihr Zuhause? Ich brauche es nicht. Sie sehen ja jetzt, ich bin zu Hause, wo ich ein Bett und ein Bad habe. Das ist oft ein Hotelzimmer. Wenn man in einer fremden Stadt Abend isst und mit Freunden und sagt, jetzt gehe ich nach Hause und meint nichts anderes als das Hotel. In dem Sinne habe ich das Zuhause, wo man gerade ist. Was ist Wien für Sie, Ihre Vaterstadt? Geburtsstadt. Die Steine atmen den Antisemitismus aus, haben Sie mal gesagt. Ja, das wird manchmal auch falsch zitiert. Ich meine nämlich nicht damit, dass ich, wenn ich dort herumlaufe, angestänkert werde mit antisemitischen Worten, sondern dass die Steine mich daran erinnern, dass es einmal so war. Und das ist in Göttingen nicht der Fall. Das ist das Merkwürdige am Gedächtnis, dass es sich anders verhält als das Wissen über eine Zeit. Ich weiß, dass Göttingen war auch eine Nazis. Es fühlt sich nicht so an. Unserem Gespräch liegt ja auch eine These meinerseits zugrunde, nämlich diejenige, dass das Exil den Bruch oder die Prägung einer Identität erfordert und dann in der Fremde der Aufbau eines neuen Individuums stattfindet. Das wäre die Germanistin Ruth Klüger, die gefeierte Literaturwissenschaftlerin, die Mutter und Großmutter in Kalifornien. Stimmt das? Lassen Sie mich zu der vorigen Frage vielleicht noch hinzufügen, dass es bei mir immer so wie das Nachlaufen hinter einem Vater, den es nicht gibt, ein Nachlaufen hinter einer Heimat, die ich nicht erreicht habe, gibt. Und das wäre Israel gewesen, also irgendwie ein verklärtes Israel. Ich wollte immer nach Israel, habe eigentlich nie aufgehört. Ganz egal, was ich von den jeweiligen Regierungen in Israel halte, ich habe nie aufgehört, eine verborgene, verklemmte Zionistin zu sein. Also in dem Sinne kann man sagen, Heimat als Begriff existiert für mich in dieser Kindervorstellung, dass man in einem Land leben sollte, wo man zur Mehrheit gehört. Was bedeutet denn ein anderer Satz von Ihnen, mit dem Älterwerden weichen auch die Gespenster zurück? Ja, das war so ein halb poetischer Satz, nicht? Dass man das Gefühl hat, die Gespenster, das heißt die Toten, sind mit einem, sie begleiten einen. Und wenn man älter wird, weichen sie zurück, indem sie auch altern und sie nicht mehr dieselben Rechte haben wie man selber. Man denkt sich, wenn man noch 18 ist, Gott, wie wäre es meinem jetzt 21. Jahre alten Bruder gegangen, wenn er auch da wäre, hätte er nicht Spaß gehabt an diesem und jenem, wie komme ich dazu, Spaß zu haben? Und er ist ermordet worden. Und dann, wenn man 70 wird, denkt man sich, naja, jetzt wäre aber auch schon ziemlich alt und könnte nicht mehr viel Spaß haben. Aber jetzt können wir einen Schlussstrich machen. Also ich finde das zu konkret in der Vorstellung. Aber Gespenster sind halt einigermaßen konkret. Ich habe mal ein englisches Gedicht geschrieben über Halloween, wo die Gespenster, anders als wirkliche Menschen sind Gespenster offenbar offensichtlich und kommen, wenn man sie am meisten erwartet, also eine Umkehrung von wirklich. Unlike real people, ghosts are obvious, thinly disguised and come when most expected. Zu meinem Bild von Exil gehört, dass der Emigrant seine Wurzeln in einem Blumentopf mitnimmt, also tendenziell entwurzelt ist. Also, das ist der Exilant und nicht der Emigrant. Gut, dann müssen Sie mir erklären, haben Sie, als Sie nach New York gingen, haben Sie, als Sie dann später in den kalifornischen Westen gingen, an der Universität in Princeton eine Heimat fanden, in der Lehre, als Mutter, als Großmutter, haben Sie das Gefühl gehabt, neue Wurzeln gebildet zu haben? Ja, aber ich mag das nicht mit den Wurzeln, das ist so pflanzenhaft. Sie sagt, Sie haben ja selber Pflanzen verwendet. Aber ich bin doch keine Pflanze, ich bin kein Baum, ich habe zwei Füße und keine Wurzeln. Ich komme nicht aus Auschwitz, ich stamme aus Wien, haben Sie mal gesagt. Ja, das habe ich aber jetzt schon vorhin auch erwähnt, nämlich der Unterschied zwischen Zufall und Schicksal. Ich lehne es einfach ab zu denken, dass Auschwitz in irgendeiner Weise mein Schicksal war. Das war ein Zufall. Macht Sie das nicht noch viel einsamer, dass Sie nicht mal Kismet haben wie die Araber oder Gott, der Ihnen eine Bestimmung, eine Prüfung auferlegt, dass Sie sagen, das ist Schicksal nicht gewesen, sondern Zufall. Es war völlig sinnlos, dass wir da den Appell überleben mussten, anstatt in die Schule zu gehen. Ja, es war völlig sinnlos, das wiederhole ich. Ich weiß nicht, ob es mich einsamer oder gesprächiger oder geselliger macht, aber es war völlig sinnlos, darauf bestehe ich. Aber dann, ich denke halt schon, dass das meiste zufällig und sinnlos ist. Und das rührt vielleicht auch von diesen Erfahrungen her. Hat denn Ihnen die Extremsituation Kraft gegeben für den neuen Anfang? Ich habe diesen neuen Anfang nicht so besonders gut bestanden, glaube ich. Ich habe mich da irgendwie durchgewurschtelt, um es auf Wienerisch zu sagen. Und es ist weitergegangen. Man wird ja auch älter, man hat dann andere Ansprüche. Es gibt einen Ausdruck von der viel gebraucht wird, ursprünglich von der Simone Weil, der französischen Philosophin geprägt wurde, und das ist das akademische Dorf, also wie alle Universitäten zusammenhängen. Und ich tendiere immer wieder zu Universitätsgruppen. Das heißt nicht, dass ich mich überall gut verstehe oder gut vertrage, aber das gehört ja auch dazu. Und ich habe das Gefühl, da gehöre ich einigermaßen hin. Und da muss ich sagen, das hat auch mit der Entwicklung der Frauenbewegung zu tun, die nämlich gerade an der Universität in Amerika große Erfolge verzeichnet hat in den Jahren, in denen ich drin war. Da war noch am Anfang, wie ich Graduate Student war, in der Ausbildung zur Germanistik, da waren noch enorme Vorurteile gegen Frauen. Und ich habe das alles miterlebt, wie sich das gelichtet und erleichtert hat, habe auch mitgearbeitet in verschiedenen Kommissionen und Komitees. Und das gibt dann schon ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also nicht nur zu den Frauen, sondern zur Universität. Dort lässt sich was machen. Während ich mich wundere, wenn Frauen Rabbinerinnen werden wollen. Das ist doch ein geschlossenes System, da kommt doch kein Mensch rein. Also nicht in wirklichen Positionen. Übrigens ist es in Deutschland ist die Situation für Frauen an den Universitäten weiter schlechter nach wie vor. Also da ist noch immer nicht so anerkannt. Auch bei uns noch nicht völlig, aber bei uns wird es immer besser. Sie sprachen von der Rebellion von Berkeley von den 60er und 70er Jahren in den USA. Ich habe angefangen als ein Teaching Assistant in den frühen 60er Jahren. Da haben wir sofort natürlich auch gegen Vietnam demonstriert. Bis heute, ich beobachte das ja noch und gehöre ja doch irgendwie dazu, obwohl emeritiert. Wie empfinden Sie den Umgang in Deutschland mit Exilanten, mit dem Exil, mit Ihnen, die Sie doch wider Willen vielleicht, Sie haben sich mal als Auslaufmodell bezeichnet, als letzte große Zeitzeugin für die Shoah geworden sind. Ich habe mich nie als große Zeitzeugin bezeichnet. Nein, aber als Auslaufmodell. Als Auslaufmodell schon, ja, das sind wir ja natürlich alle. Wir sind übrig, die übrig sind, habe ich da einmal gesagt, waren damals Kinder, nicht allesamt. Zu mir ist man ja nett. Ich meine, es ist überhaupt keine Frage. Ich fühle mich wohl hier, wenn man freundlich zu mir ist. Also ich kann mich ja persönlich überhaupt nicht beschweren. Für mich hat dieser Umgang mit der Shoah, dieses erste Buch, das ich darüber geschrieben habe, eine Lebensphase eröffnet. Nicht wahr? Das heißt, ich habe in Österreich und Deutschland jetzt Freunde und Anregungen aller Art. Und darüber bin ich froh. Empfinden Sie sich heute in ein neues Licht gestellt, in dem Sinne, als dass ein Exilant ja wie in einer Raumkapsel eine alte Welt mitgenommen hat in seine Raumkapsel und nun dasteht mit dieser Welt, die andere vergessen haben. Ja, andere haben es nicht vergessen, aber sie haben sich selber zurechtgebildet. Aber das ist nicht schlecht, man kommt sich schon vor, als ob man aus einer anderen Welt gekommen wäre. Und das nimmt natürlich zu, je älter man wird und desto mehr Menschen erwachsen werden. Also das ist der Gedichtband. Er erscheint Ende August in Wien. Er heißt Zerreißproben, kommentierte Gedichte. Es sind dann Gedichte, die ich schon früher geschrieben habe und ein paar neue und ein paar englische mit Übersetzungen. Also Gedichte, die auch in Weiterleben und Unterwegs verloren erschienen sind und die ich so zusammenbündle in Themen. Welchen Themenkreis beschreibt dieser Band? Also es ist alles Mögliche, nicht? Das sind Gedichte an und über Kinder. Es sind, wie gesagt, ein paar englische Gedichte dabei. Es sind Gedichte, die sich mit Sprache befassen. Es sind ein paar Wiener Gedichte dabei. Ich kann Ihnen das auch sagen. Ja, gern. Also das hat verschiedene Titel gehabt. Es heißt jetzt Heldenplatz. Es heißt, im Hause des Henkers sprich nicht vom Strick, ich weiß, und sprich auf Schritten und Tritten vom Henken, gegen die guten Sitten verstößt das Gedenken. Ich bin im Hause des Henkers geboren, naturgemäß kehre ich wieder. In krummen Verstecken suche ich den Strick, mir blieb eine Faser davon im Genick, meine Hartnäckigkeit war mein Glück. Doch der Strick ging verloren und der Henker ist gestorben, auf dem Galgenplatz blüht jetzt der Flieder. Ich sage manchmal, ich bin völlig ein Mensch des 20. Jahrhunderts und bin nur im 21. ein bisschen herumzuschnüffeln.